Ohne Zweifel bezieht sich auch folgende Stelle in der Edda, in der Völuspá, auf den Weltbrand und Meteoritenhagel. Sonne wusste nicht, wo sie Sitz hätte, Mond wusste nicht, wo er Macht hätte, die Sterne wussten nicht, wo sie Städte hätten. Auch die Avesta der Zentaria weist, wie die Johannes-Offenbarung 12,7-9, auf einen Kampf zwischen den Himmelskörpern und Kometen hin. Sie erzählt auch von Sternschnuppen bei einem See Furukasa, die vom Himmel auf die Erde stürzen. Die vom Himmel fallenden Steine, die meist schwarz verbrannt waren, wurden als heilige Steine lange Zeit hindurch verehrt. 2 Jahrhunderte vor Christus holten die Römer aus dem Tempel der Kybele, das ist die Frau, die nach der griechischen Sage beim Feuerregen gerettet worden war, unter großen Feierlichkeiten einen schwarzen Stein, der göttlich verehrt wurde. Von dem Stein sagt man, er sei von dem Himmel gefallen und sei das Bild der Kybele. Die Verehrung solcher heiligen Meteorsteine ist eine Sitte des Altertums. Wahrscheinlich ist auch der heilige schwarze Stein in der Kaaba in Mekka, den angeblich ein Engel vom Himmel brachte und von allen Mohammedanern verehrt wird, ein beim Weltbrand niedergefallener Meteorstein. Wir finden den Weltbrand verursachenden Kometen wieder bei Daniel 2,35 in dem Stein, der die ganze Welt füllte. Das heißt, der Komet zerschlug die ganze Kultur auf Atlantis. Auch der biblische Bericht von der Rettung der Asenkönigin vor den Kometendrachen findet sich in alten Sagen. Nach altamerikanischen Schriften, weit älter als die Johannes-Offenbarung, rettete sich ein einziges Menschenpaar in eine Höhle. Die jüngere Edda bringt eine ähnliche Nachricht. Während die Welt durch die Gluten des Surtur unterging, haben sich 2 Menschen am Leben erhalten. Listhadia, der Lebenslieber, und eine Frau, das Leben. Sie verbargen sich in dem Walde Hadimimir. Beide wurden die Stammeseltern der neuen Menschen. Nach der griechischen Mythologie flüchtete sich Rheha vor Kronos mit ihrem neugeborenen Kind Zeus in eine Grotte des Berges Dikte, nachdem er seine 5 älteren Söhne verschlungen hatte, das heißt, der Komet verschlang die Sterne und die Asentochter floh vor ihm in eine Höhle. Der Knabe wurde dort von einer Ziege Amalthäa ernährt. Diese findet sich wieder in der Ziege Heidrun der Edda und in der Wölfin, welche die Zwillinge der Rheha Silvia säugte. Das neugeborene Kind Zeus der Asen ist der indische Gott Indra, der Sonnengott Osiris der Ägypter und der Gründer der Stadt Rom. Die in der Bibel erwähnte Asenkönigin rettete sich in die Höhle am Urdbrunnen, wo sie von dem Baum des Lebens, das ist dem Baume Yggdrasil, nach der indischen Sage ein Feigenbaum lebte, der durch die von der warmen Urdquelle aufströmenden Dämpfe der Vernichtung durch die Hitze des Weltbrandes entging. Nun einige Fragen. Wie kommt es, dass die Überlieferungen der alten Kulturvölker und die prächtige Schilderung in der Bibel über den Weltenbrand auf Atlantis so auffallend übereinstimmen? Sollen die um Jahrhunderte und Jahrtausende älteren, altgermanischen, indischen, mexikanischen, ägyptischen, babylonischen und griechischen Überlieferungen von der Bibel abgeschrieben sein? Das ist natürlich ausgeschlossen. Es bleibt nur die einzige, zur Gewissheit sich verdichtende Annahme übrig, dass die angeführten Bibelstellen mehr oder weniger treue geschichtliche Überlieferungen der Weltbrandkatastrophe sind. In der Tat wurde der Offenbarung Johannes zugrunde liegende uralte arisch-atlantische Geschichtsbericht von dem Evangelisten Sankt Johannes auf Patmos, das ist von dem jüdischen Kabbalisten Johannes, zu einer Prophezeiung und Offenbarung umgefälscht. Siehe auch Abschnitt 30. Vermutlich hat der arisch-atlantische Berichterstatter, wahrscheinlich ein sumerisch-atlantischer Priester, sich nicht träumen lassen, dass seine geschichtlich-astronomische Schilderung, die vom Assyriologen Schmidt auf einer Keilschrift-Tontafel gefunden wurde, ergötzlicherweise als göttliche Offenbarung und als Epistel am St. Michaelstage von den Kanzeln verlesen und zu einer Weissagung kommender schrecklicher Zustände umgemodelt würde, die unzählige Menschen unnötigerweise in Furcht und Grauen, nicht wenige aber in religiösen Wahnsinn versetzt haben. Für die Theologen und Lehrer aller Schulen ergibt sich nunmehr die Notwendigkeit, die angeregten Fragen sofort einer eingehenden Prüfung zu unterziehen, wenn sie sich nicht dem Vorwurf aussetzen wollen, dass sie eine Literaturfälschung und einen gewissenlosen Betrug an unserem Volke unterstützen wollen.